Hadith Nummer 104. Abu Shuraih sagte zu Amr ibn Sa'id, während dieser imstande war, Delegationen nach Mekka zu entsenden: O Führer, erlaube mir, dass ich dir etwas von dem berichte, was der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, am zweiten Tag der Befreiung von Mekka sagte. Dies habe ich mit meinen eigenen Ohren gehört und in meinem Herzen bewahrt. Meine Augen haben ihn, den Propheten, wahrgenommen, als er Allah pries, lobte und anschließend sprach: Wahrlich, Mekka ist von Allah selbst unantastbar gemacht, und nicht die Menschen haben es unantastbar gesprochen. Demnach ist es keinem Menschen, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt, erlaubt, dort Blut zu vergießen oder einen Baum zu brechen. Wenn es dem Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, erlaubt wurde, dort zu kämpfen, so sagt, dass Allah diese Erlaubnis nur seinem Gesandten erteilt hat, nicht euch. Allah gab mir diese Erlaubnis nur für eine Zeitspanne im Tageslicht. Danach wurde ihr unantastbarer Charakter, heute wie einst, wiederhergestellt. Der Anwesende soll dann den Abwesenden davon in Kenntnis setzen. Abu Shuraih wurde daraufhin nach der Äußerung des Amr gefragt und er antwortete, dass er Folgendes gesagt hat: O Abu Shuraih, ich bin noch wissender als du. Dort wird weder ein Aufsässiger, noch ein flüchtiger Mörder, noch ein flüchtiger Dieb Zuflucht finden.